Aus Anlass des 64. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg widmete die Gruppe der Militärattachés in der DIVJK dem Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb und einen Glückwunschbrief. Am 24. Juli übergab Roman Osvaldo Jiménez Ortega, Leiter der Gruppe der Militärattachés und Militärattaché der Botschaft der Republik Kuba, dem Minister für Volksstreitkräfte Armee General Park Jong-sik den Blumenkorb und Glückwunschbrief.